Sag, was meint ihr zu euren Teilhabern, die ihr anstatt Allahs anruft? Zeigt mir, was sie von der Erde erschaffen haben. Oder haben sie etwa einen Anteil an den Himmeln? Oder haben wir ihnen sonst eine Schrift gegeben, sodass sie sich von daher auf einen klaren Beweis stützten? Nein. Vielmehr versprechen die Ungerechten einander nur Trügerisches.